die Luft so dick, man könnte sie schneiden. Es ist offenkundig brenzlig. 20 angespannte Minen um den Konferenztisch. Verdunklungsrollos unten. Und alles blickgebannt, den Tisch entlang in Richtung Bildschirmwand. Ist das Ding auch an und steht es auf Empfang? Und dann beginnt sich abzuzeichnen, eine Hand im schwarzen Handschuh, die eine nackte Katze streichelt. Eine Sphinx. Das Bild ist oberhalb des Kinns abgeschnitten, doch man kann spüren, wie er grinst. Und kann spüren, er ist es ganz eindeutig selber. Keiner seiner Doppelgänger, plötzlich scheint der Raum hier deutlich kälter. Keine Hinweise bis dato, von wo aus genau er sendet. Welche Technik er verwendet, ist sie womöglich gar nicht menschlich. Und ist er's, man weiß nur, er ist gefährlich. Entstellt und krank versiertes Genie mit Hang zu pervertiertem Geltungsdrang. Es heißt, er ist umschlossen von einer Felsenwand am Weltenrand. Doch wenn er will, gehen hier die Lichter aus und Feuermelder an. Professor Dr. Seltsam, mit Verbindungen in Schurkenstaaten, Schlössern in Europa, ein paar Inseln in der Südsee, Sektenguru wie Jim Jones oder Steve Jobs, straffes Mindset, später Flügen im Privatjet, gern Computerschach mit Skynet. Sein Leibwächter ein Hühne, halb Gorilla, halb Metallgebiss, ein Killer, der Kugeln aus der Luft fängt ohne weiteres. Zwei Leiger sind die Leibgarde der Sphinx, so sagt man, keiner weiß, was davon stimmt, die Beweislage ist dünn. Und Zeugen widersprechen sich, die einen gibt's, die meinen, dass sein Hauptsitz wie eine Festung voller Falltüren ist. Andere erzählen von hochgewachsenen Empfangsdamen, von Handsamen Komodo Varan im Palastgarten. Man sagt, er führt seinen kleinen Superschurkenstaat. Zwar hart, aber gerecht, ein Patriarch vom alten Schlag. Zahlt deutlich über Mindestlohn plus Prämien, die sich richtig lohnen. Mit nicht nur fürs Management, sondern auch für Imps und Drohnen und sonstiges Kanonenfutter. In der Kantine heute sehr echt mit Risotto, dazu Fenchel und Zitronenbutter. Exzellente Kitas für die Elternschaft und seine Kernwaffenversuche auch kaum schlimmer als was Shell so macht. Yeah. Ich meine, ist klar, dass auch mal was kaputt geht auf dem Weg zur Weltherrschaft. Niemand ist perfekt, aber er ist nah dran und vielleicht mehr als das. Definitiv besserer Arbeitgeber als Amazon. Auch nicht mehr Dreck am Stecken als Bayer oder Volkswagen oder Nestle. Bewirb dich jetzt bei der dunklen Seite der Macht. Mutterkonzern von OCP und Cyberdyne Industries. Kevin Glove Enterprises International Unlimited.